downtown. What are we talking about? Practice? We're talking about practice, man. You mean play basketball? We're talking about practice, man. Hallo und herzlich willkommen zu From Downtown, eurem NBA und Basketball-Podcast und unserem großen Weihnachtsspecial, was wir angekündigt haben. Vielen, vielen Dank für die ganzen Fragen, die ihr uns dafür gestellt habt. Es sind tatsächlich so viele geworden, dass wir uns überlegt haben, das Ganze in zwei Teile aufzuteilen. Den ersten gibt's jetzt für euch mit dem ersten Teil der Fragen und den zweiten gibt's dann morgen direkt hinterher, sodass ihr über die ganzen Weihnachtsfeiertage versorgt seid mit Basketball-Input. Bevor wir uns den ganzen Fragen von euch widmen, wollen wir aber auch noch ein paar Minuten über das sprechen, was in der Liga so abgegangen ist in den letzten Tagen, denn das war einiges von Entlassungen über Trades, über Verletzungen ist da doch einiges dabei und damit ihr auch auf dem neuesten Stand bleibt, sollten wir über die ein oder andere Sache sprechen, denke ich. Ich fange direkt mal an mit dem ersten Thema. Gestern gab es einen riesen Aufschrei in Detroit. Jay Smooth ist entlassen worden von den Detroit Pistons, also einer der großen drei, um die ursprünglich mal aufgebaut werden sollte in der Motor City, hat das Team überraschend verlassen, beziehungsweise wurde gewaved von den Detroit Pistons. Ein ganz schöner Hammer, wenn man überlegt, dass Jay Smooth vor einigen Jahren noch so, ja, mit als einer der vielseitigsten Spieler in der NBA gehypt wurde, kurz davor stand, ins All-Star-Team zu kommen und. Ja, dass er jetzt entlassen wird und seine 26 Millionen, die noch auf dem Vertrag sind, auch direkt mit, ist schon ziemlich krass. Vor allem, dass ein Team wie Detroit sagt, naja, ich will ihn eigentlich, oder Stan Van Gundy, ich zahle lieber diese 26 Millionen im schlimmsten Fall, anstatt dass er hier nur noch einmal beim Training auftaucht, oder? Ja, in dem Sinne auch Hallo von mir, quasi zur Spekulatius- und Glühwein-Edition unseres kleinen, aber feinen Podcasts. Ja, ich weiß nicht, es war ein bisschen so wie, es hat eingeschlagen wie eine Bombe und es war vielleicht sogar nicht so, dass irgendwie Kim Kardashians Arsch das Internet gebrochen hat, sondern gestern die Nachricht, dass eben die Pistons Josh Smith entlassen werden. Man muss das natürlich aus verschiedenen Perspektiven betrachten und Gott sei Dank leben wir jetzt in einer Zeit, wo man die Advanced Stats hat oder meinetwegen auch hinter die ganz oberflächlichen Stats guckt, weil da bringt er eigentlich die Saison auf der Oberfläche betrachtet halt das normale Josh Smith-Paket. Also er hat irgendwie 14 Punkte, über 7 Rebounds, knapp 5 Assists. Da hört man jetzt auch manchmal, wenn es darum geht, okay, wo geht er hin, Sätze wie, ja, der kann ja auch ganz gut passen. Da muss ich sagen, das tut ihm ein bisschen Unrecht, weil er wirklich ein herausragender Passspieler ist und auch ein Rebounder für seine Position, hat er in seiner ganzen Karriere bisher bewiesen. Aber wenn man sich natürlich dann auch nur anfängt, man muss gar nicht tief graben, sondern nur an dieser Oberfläche der schönen leuchtenden Stats zu kratzen, sieht man, dass das doch eher so ins Bräunliche geht, was die Farbe betrifft, weil er eben, ich glaube, unter 40% aus dem Feld wirft, unter 30% from downtown und unter 50% von der Dreierlinie. Also das sind quasi, wenn Kai Korver himmelsgleiche Quoten macht, ist das ganz, ganz tief aus der Hölle. Ja, du sagst es, was macht man jetzt damit und vor allem, was macht man mit der Information, dass er glatt gecuttet worden ist und nicht getradet? Das sieht man eigentlich in der NBA sehr, sehr wenig, dass Spieler wirklich, sag ich mal, von einem akzeptablen Kaliber wirklich rausgeworfen werden, muss man ja fast schon sagen. Und ich war ehrlich gesagt auch verwundert, dass sie wirklich auch keine Offers bekommen haben, die sie dann eingegangen sind. Es wurde gemunkelt, dass wohl immer von Seiten der Pistons, um ihn loszuwerden, ein First-Rounder mit reingeworfen werden musste. Dass sie das nicht machen wollten, ist natürlich nachvollziehbar und verständlich. Aber man hat zum Beispiel auch gesagt, dass Vivek, der Owner von den Sacramento Kings, irgendwie ein Offer gemacht hat von Carl Landry und irgendeinen Salary-Dump für ihn. Würde man dann eher machen, meiner Ansicht nach, weil man dann nicht auf seinem Gehalt sitzen bleibt und wenigstens einen passablen Spieler zurückbekommt. Ja, sehe ich genauso. Was Detroit jetzt mit seinem Gehalt macht, ist die sogenannte Stretch-Provision nutzen. Heißt also, dass sie sein Gehalt jetzt, was nicht mehr so lange geht, ich glaube noch 2 Jahre hätte er, glaube ich, Vertrag, das können sie jetzt über 5 Jahre aufteilen, sodass es nicht über 3 Jahre? Ja, das waren über 3. Ah, genau, waren 5-Jahres-Vertrag, genau. So dass es nicht allzu schlimm, sage ich mal, in die Finanzbücher schlägt. Ja, mich hat es genauso gewundert wie dich, dass halt kein Asset zurückgekommen ist, also dass du nicht mal irgendwas dafür gefordert hast, sondern jetzt gerade, wo wir auch in der letzten Folge drüber geredet haben, die Trade-Deadline angefangen hat, du ihn halt so schnell einfach nur vom Hof jagen wolltest. Auf der anderen Seite ist es natürlich so ein bisschen das, wofür Stan Van Gundy steht, diese Konsequenz. Heißt also, er hat gesehen, dass diese drei, Monroe, Drummond und Smith, überhaupt nicht zusammen funktionieren. Und Smith ist auch jemand, der in der Vergangenheit immer schon mal wieder so in den Gazetten aufgefallen ist, dass er vielleicht für den Lockerroom nicht so der angenehmste Typ sein kann. Heißt also, diese ganze Teamchemie, was wir auch am Anfang der Saison schon mal besprochen hatten in Detroit, erst hat sich Monroe kritisch geäußert, am Media Day sogar schon, bevor die Saison überhaupt losgegangen ist. Dann hat Stan Van Gundy Richtung seiner Spieler geschossen, dann hat Brandon Jennings vor kurzem noch gesagt, wir schießen überhaupt nicht im Training, das ist der Grund dafür, warum es in der Offense nicht läuft. Wenn dann noch so jemand wie Josh Smith, dem vielleicht Stan Van Gundy gesagt hat, dass er nicht mehr die große Rolle spielen wird, weil er ihn in seinem System nicht sehen wird, dann Stunk in der Kabine macht, dann ist es vielleicht auch verständlich, dass du sagst, okay, gut, dann müssen wir jetzt die Reißleine ziehen und ja, nur dass sie halt keinen dafür zurückbekommen haben, finde ich schon arg komisch. Und das ist wohl auch, was dann in Detroit letztlich passiert ist, wie du es gerade gesagt hast. Es gibt auch, wir haben kurz eben drüber gesprochen, unserer Ansicht nach zwei große Gewinner dieses Moves, um es mal so zu nennen. Das ist eben zum einen Greg Monroe. Da waren wir fest davon überzeugt, dass der Status quo, und er hat das ja, wie du schon sagst, auch deutlich gemacht, man ihn nicht hätte halten können in Detroit. So ändert sich das Blatt natürlich fundamental und ich glaube, dass er wieder in die Starting Five natürlich rücken wird und da auch wieder produziert. Er ist bislang eigentlich der effektivste Spieler der Pistons oder der beste auf jeden Fall auf dem Court. Andrew Drummond hat natürlich das höchste Potenzial, aber war gerade zu Beginn der Saison ein bisschen unkonstant. Und der zweite große Gewinner ist Stan Van Gundy meiner Ansicht nach, weil er den Kredit der Fans, glaube ich, mit diesen recht harten Moves auch wieder erlangt hat. Weil die sich natürlich hartes Durchgreifen wünschen, wenn ein Team irgendwie mit 5 Siegen am Boden der Eastern Conference liegt, ist das, glaube ich, durchaus zu identifizieren, dass eben die beiden die Gewinner dieses Moves sind. Ja, da müssen wir noch drüber sprechen, wie es jetzt weitergeht für Jay Smooth. Es haben sich ja bereits 24 Stunden, nachdem das passiert ist, schon einige Interessenten gemeldet, die ihn dann durchaus gerne verpflichten würden. Der Frontrunner, so wie es im Moment aussieht, scheinen die Houston Rockets zu sein. Nicht zuletzt dadurch, weil es 2013 schon mal gemeinsame Gespräche gegeben hat und eigentlich aus beidseitigem Einverständnis Jay Smooth damals schon dahin wechseln wollte. Dieser Sign-and-Trade hat aber nicht geklappt. Dwight Howard ist ein sehr guter Freund, was natürlich als Fürsprecher oder als eine der Galionsfiguren in Houston dann mit Sicherheit nochmal ja, das Ganze so ein bisschen unterstreichen könnte. Er kann natürlich nicht so viel verdienen aktuell, wenn er jetzt das Team wechselt. Also die meisten Teams, die jetzt genannt werden, sei es Houston, sei es die Clippers oder auch sogar die Mavericks, zu deren großen Move in dieser Woche kommen wir ja gleich nochmal. So zwischen 1,4 und 2 Millionen sind ungefähr die Zahlen, die da in den Raum geworfen wurden, die frei sind. Die einzigen, die mehr zahlen könnten, wären die LA Lakers, weil die noch 4,8 Millionen von der Disabled Player Exception von Steve Nash haben, der ja seine Karriere beendet hat und die Lakers deswegen wieder eine kleine Finanzspritze zurückgekriegt haben. Miami, hatten wir gerade schon mal drüber gesprochen, ist auch noch ein Team, was ich gelesen habe, die eventuell interessiert sein könnten. Nicht zuletzt dadurch, dass Josh McRoberts jetzt für längere Zeit ausfallen wird und Miami in der Tiefe da noch was zurückholen möchte. Und eben auch diese Disabled Player Exception, die die Lakers mit Steve Nash gezogen haben, für Josh McRoberts ziehen könnten. Alles in allem glaube ich tatsächlich, dass es Houston wird. Alle Anzeichen verdichten sich. Ich habe gerade nochmal die ganzen Twitter-Feeds der Journalisten bei Bleacher Report mir angeguckt. Es scheinen wohl alle der Meinung zu sein, dass das jetzt in den nächsten Tagen über die Bühne gehen wird. Meine persönliche Meinung dazu, das macht für mich Houston vielleicht zum unsympathischsten Team der Liga tatsächlich. Ich glaube, eine Mannschaft mit Dwight Howard, James Harden, Josh Smith und Patrick Beverley ist kein Team, wo sich jeder NBA-Spieler gerne zu Hause fühlt, kann ich mir vorstellen. Ja, dieser Move, wenn man ihn jetzt weiter durchdenkt, hätte natürlich verschiedene Facetten. Also einerseits würde das bedeuten, dass der Coach der Houston Rockets, Kevin McHale, sich wahrscheinlich gegen das Management durchgesetzt hätte in gewisser Weise, weil es eigentlich nicht der Spielphilosophie der Houston Rockets entspricht, jemanden zu holen, der absolut nur Backsteine gegen das Brett wirft. Und das ist tatsächlich ja Josh Smith momentan und wird es auch sein. Josh Smith ist jemand, der, wenn er richtig eingesetzt wird, ein sehr, sehr guter Verteidiger, Fastbreak-Spieler ist, der ja durch Durchstecker, Alley-Oops oder ähnliches punkten kann. Das auch mit dem besten Pick-and-Roll-Ballführer der Liga, wie ich ihn jetzt mal benennen möchte, James Harden, dann funktionieren würde, steht außer Frage. Aber du hast sehr, sehr enges Spiel dann. Du hast mit Dwight Howard schon jemand, der die Zone bemannt und dort steht. Ich glaube, dass das ein Bruch in der Spielphilosophie wäre und Terrence Jones oder auch Donatas Montiunas nicht vom Talent an jemand wie Josh Smith rankommen, aber doch in der Spielanlage diesem Team eigentlich besser, eigentlich besser integriert werden könnten. Da gibt es auch meiner Ansicht nach Teams, die ihn besser gebrauchen können. Ich fände es sehr interessant, wenn zum Beispiel Miami ein kleines Smallball-Experiment wagen würde mit ihm auf der 4 und Chris Bosh auf der 5, der es ja auch länger schon dort gespielt hat und auch jetzt sagt, er wird wieder mehr in die Zone gehen wollen und nicht mehr draußen an der Dreierlinie warten. Das fände ich eigentlich ganz spannend, weil ich glaube, da könnte Josh Smith seine Stärken am besten ausspielen. Auch in Dallas, die ja mal genannt worden sind, wäre das theoretisch der Fall. Als Fan der Dallas Mavericks bin ich da natürlich ein bisschen zurückhaltender, weil während du in Rondo schon jemand geholt hast, der nicht schießen konnte, steht aber bei Rondo nie seine Gewinnermentalität in Frage. Und dass er wirklich diesem Team Championship-Pedigree oder auch von der Aggressivität, von der Motivation nochmal das gewisse Etwas bringen kann. Und das sehe ich halt bei Josh Smith nicht, der dann die Brandon Wright-Rolle übernehmen könnte. Auf dem Papier gesehen könnte er das sicherlich auch machen. Ich bezweifle aber, dass er jemand ist, der gerne von der Bank kommt und sich mit 20 Minuten zufrieden gibt. Ja, bei Brandon Wright könnte er wahrscheinlich nur nicht die überragende Field Goal Percentage übernehmen. Aber das ist genau das Ding, was du gerade gesagt hast. Anstelle der Houston Rockets, ich kann es schon verstehen, wenn du dir Tiefe nochmal holen willst mit Josh Smith, aber dieser Locker Room, gerade jetzt, wo es so richtig gut bei den Houston Rockets läuft und vor der Saison ja so ein bisschen böse und flapsig James Harden und Dwight Howard gesagt haben, wir beide sind die klaren Chefs des Teams und die anderen sind mehr oder weniger Rollenspieler oder Statisten. Er hat ja schon nicht geschafft, sich in Detroit unterzuordnen, in diesem ganzen Quartett mit den großen Dreien und Stan Van Gundy. Ob er das dann schafft mit James Harden und Dwight Howard, sei mal dahingestellt. Ich glaube, zu den Clippers könnte er vielleicht noch ganz gut passen, die ja aktuell noch das Problem haben, Hedo Turkoglu auflaufen lassen zu müssen in einigen Minuten. Vielleicht wäre das eine Option. Müssen mal abwarten. Ich glaube, das wird jetzt relativ schnell über die Bühne gehen, weil so trotz dessen, dass er seine Probleme hat, ist er trotzdem, sage ich mal, ein Spieler, der für viele interessant ist und deswegen auch nicht lange vereinslos bleiben wird. Gehen wir zum großen Trade der letzten Tage über. Du hast es gerade schon mal angesprochen. Deine Dallas Mavericks haben sich Rajan Rondo von den Boston Celtics geangelt. Alle Zuhörer werden es wahrscheinlich mitbekommen haben, der Vollständigkeit halt nochmal. Rondo ist zu den Mavericks gewechselt für Brandon Wright, für Jay Crowder, Jamir Nelson und zwei Picks, einen First Rounder und einen Second Rounder, die auch in unterschiedlicher Art und Weise protected sind. Ich fange mal vielleicht an, bevor du als Dallas-Fan darüber deine Meinung abgibst. Ich bin ein bisschen zwiegespalten. In unserem Pod letzte Woche hatte ich ja schon Rondo als Stinker der Woche betitelt, aufgrund der Statistiken, die mir nicht so gefallen haben. Ich sehe aber natürlich auch das Positive an der Sache. Und klar ist das gegenüber Devin Harris, Felton, das weiß ich aus eigener Erfahrung, und Jamir Nelson absolutes und J.J. Barea genau ein absolutes Upgrade auf der Point Guard Position. Was ich jetzt tatsächlich ein bisschen schwierig finde, ist, dass Rondo so balldominant ist und dass die Offense der Dallas Mavericks davon lebt, dass sie den Ball schnell laufen lassen, jeder viele Touches bekommt und so ein ganz gutes Spacing erreicht wird. Chandler setzt schnelle Picks, an denen sich Monte Ellis wieder vorbeischummeln kann. Irgendwann kriegt Chandler Parsons oder Dirk seinen freien Wurf. Das wird halt schwierig, wenn Rajan Rondo so bei einer 24-Sekunden-Possession ungefähr 10 Sekunden den Ball hat und sich guckt, wie er sich die Leute stellt. Da müssen sie ihr Spielsystem ein bisschen umstellen. Und dazu kommt halt, dass er nicht, du hast ja gerade schon gesagt, nicht so ganz gut schießt und ich auch von seinen Defense-Qualitäten nicht mehr so überzeugt bin wie früher. Was ihn natürlich auszeichnet, ist seine Siegermentalität, die er schon in der ein oder anderen Playoffs-Serie mal bewiesen hat. Aber ich würde ihn jetzt nicht als den Heilsbringer sehen, der das Team unbedingt sofort besser macht in Dallas. Aber auf lange Sicht ist es natürlich eine Qualitätssteigerung gegen den Leuten, die du abgegeben hast. Ich glaube, der letzte gute Verteidiger, den wir auf der 1 hatten, war Avery Johnson als Spieler noch. Ich weiß jetzt nicht, ich als Dallas-Fan, ja, aber ja klar, als Zweier hat die Sean Stevenson vielleicht was gemacht. Also wir hatten schon mal Perimeter Defender, aber der Leidensweg in den Playoffs immer zu sehen, wie Tony Parker immer in die Zone zieht und macht, was er will. Und gerade das im Westen, wo jetzt das Konglomerat von Lillard, Curry, Paul, Westbrook und Parker auf dich warten in den Playoffs, da brauchst du auf jeden Fall jemand. Ich glaube, das hat das Management gesehen, auch identifiziert. Okay, wir sind nicht so ganz zufrieden, hier einen schönen Ball zu spielen und die beste Offense der Liga zu haben. Das war sehr, sehr gut, aber damit gewinnst du jetzt nicht unbedingt was. Und vor allem hast du es in den Playoffs schwer, dann eine Serie zu gewinnen. Und gerade im brutalen Westen hat sich wohl Dallas dann gedacht, dass du upgraden musst in dieser Hinsicht. Eigentlich fand ich es immer gut, dass sie gesagt haben, wir gehen nicht dieses... dieses Wettbieten um Point Guards halt mit. Wir sind damit zufrieden, dann zwei mittelmäßige Rollenspieler zu haben auf der Eins. Das hat sich wohl jetzt geändert während der Saison. Bringt natürlich auch alle ein bisschen aus dem Tritt. Ich glaube auch, so komisch sich jetzt anhört, da Rondo natürlich immer noch einer der, wenn nicht der beste Passgeber der Liga ist, glaube ich, dass sich die Defense ein bisschen, die Offense ein bisschen verschlechtern wird. Ich glaube nicht, dass zu den genannten oder wegen den genannten Gründen, die du eben erwähnt hast, Dallas diesen Topspot behalten kann. Ich glaube, dass es eine Eingewöhnungszeit geben wird. Das hat man jetzt auch in den ersten beiden Spielen gesehen gegen die San Antonio Spurs, die ihre besten Spieler ausgeruht haben, und gestern Nacht gegen die Atlanta Hawks, wo sie zu Hause verloren haben. Dass man sich erstmal eingewöhnen muss, dass Monta Ellis nicht mehr so viel den Ball hat und nicht mehr so viel in die Zone ziehen kann, sondern vielleicht mehr in der Ecke steht und Dreier wirft, ist nicht ganz so, was Rick Carlisle sich vorstellt. Auf der anderen Seite bin ich natürlich als Fan der Mannschaft total glücklich, auch einen Star auf der Eins zu haben und jemand wie ihn, der genau weiß, wie man spielen muss und halt auch ein kompletter Profi ist. Also du hast ein bisschen seine Einstellung in Boston in letzter Zeit nicht zu Unrecht dann kritisiert, dass er sich da vielleicht ein bisschen hat gehen lassen und nicht immer 100% gegeben hat, aber ich zweifle in keinesfalls daran, dass das in Dallas jetzt der Fall sein wird und freue mich wirklich schon, ihn irgendwie 40 Minuten lang in den Playoffs wie ein Kettenhund irgendwie die Point Guards der Liga hinterher rennen zu sehen. Ja, um das abzuschließen, klar, ich bin schon vielleicht etwas kritischer Rondo gegenüber als du, aber natürlich ist er nicht für die Regular Season geholt worden, sondern genau wie du sagst, für die Playoffs. Ein anderer Point Guard, vielleicht das noch ganz schnell, von den Brooklyn Nets, Deron Williams, war in den letzten Tagen auch in Trade-Gerüchte verstrickt von unserem Lieblingsowner aus Sacramento, der angeblich, so war es zu lesen, ein Angebot gemacht hat, beziehungsweise es wird darüber gesprochen, Deron Williams für Darren Collison, Derek Williams und Ben McLemore von den Sacramento Kings. Drei Wörter, Katastrophe. Wenn das tatsächlich so über die Bühne gehen würde, das würde Brooklyn natürlich immens helfen, weil sie diesen Riesenvertrag von Williams aus den Büchern kriegen und sich mit seinen Verletzungen nicht mehr rumplagen müssen. Aber was für einen Grund hätte denn Sacramento, drei junge Spieler abzugeben, von denen in den letzten zwei Wochen gerade Ben McLemore gezeigt hat, dass er echt eine Upside hat und nicht zu Unrecht einer der höheren First-Round-Picks gewesen ist. Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, wenn es tatsächlich diese Mentalität sein sollte, ja, wir müssen jetzt gewinnen und wir müssen noch in die Playoffs. Dann verletzt sich Deron Williams halt wieder für 30 Spiele und dann hat sich das Thema sowieso erledigt. Ganz mal abgesehen davon, dass ich auch glaube, mit Deron Williams kommt ihr nicht in die Playoffs. Ich kann mir keinen Reim drauf machen, warum es da in dieser Richtung überhaupt Gespräche geben sollte, ehrlich gesagt. Ja, wir haben ja die Sacramento Kings im letzten Podcast schon ein bisschen ausführlicher besprochen und haben da nicht so viel, nicht so gutes Haar an den Sacramento Kings gelassen oder speziell an dem Owner der Sacramento Kings, Vivek Ranadive, der wirklich jetzt gewinnen möchte. Und das wäre ein Move, der so absurd er klingt, dessen Handschrift trägt. Ganz eindeutig, so wie auch vom GM, seinem, ich nenne es jetzt mal böse Schoßhündchen, Peter Alessandro. der anscheinend dann von ihm überredet worden ist, jetzt irgendwie all in zu gehen. Das wäre ein denkbar schlechter Zeitpunkt. Ähnlich muss man auch sagen, wie vielleicht die New Orleans Pelicans, die mit ihren Trades schon recht früh gesagt haben, ja, hey, wir wollen jetzt gewinnen, wir holen uns Jrue Holiday für 2 First-Rounder, wir haben hier Ryan Anderson, Tyreke Evans verpflichten wir für viel Geld, Eric Gordon, und versuchen jetzt unbedingt den 8. Platz zu erreichen und haben perspektivisch betrachtet da vielleicht sich ein bisschen verspielt. Und ich hoffe ehrlich, dass das mit Sacramento nicht unbedingt passiert. Ich befürchte es ein bisschen. Es wäre echt schade, wenn sie McLemore traden, der jetzt gerade so ein bisschen aufblüht und zu dem Spieler wird, den wir, glaube ich, in ihm auch ein bisschen gesehen haben. Wir haben das in der Season Preview gesagt, dass er das Potenzial hat, ein sehr guter Wing zu werden, eine Position, die da durchaus in der Liga recht dünn ist mittlerweile, so ein Two-Way-Player als auf der Shooting-Guard-Position ist immer sehr gut, wenn man so jemand hat. Und das wäre sehr schade, aber ich glaube, man muss bis zur Trading-Deadline auch echt Sacramento bei jedem Trade-Gerücht erwähnen, weil da man nicht wirklich rechnen oder man tatsächlich mit rechnen kann, dass da sich noch einiges tut. Ja, ich glaube, das wäre es erstmal, was diese beiden großen Neuigkeiten betrifft. Wir haben noch ein paar kleine, die wir euch natürlich nicht vorenthalten möchten. Vielleicht nur so Quick-Hitter sozusagen. Ihr habt vielleicht mitbekommen, dass zum Beispiel Corey Brewer getradet worden ist zu den Houston Rockets aus Minnesota, die auf dem Flügel ein Überangebot an Spieler hatten, vor allem auch an jüngeren Spielern mit Zach LaVine, Wiggins. Das ist eigentlich logisch war, dass sobald absehbar, dass sie diese Saison nicht wirklich was reißen oder mitzuspielen haben in den oberen oder Mittelfeld der Western Conference, einige Spieler getradet werden. Das war jetzt mit Corey Brewer der Fall. Ich glaube, ja, es ist recht offensichtlich, was er Houston bringt. Das ist dann Defense, Perimeter Defense und vielleicht auch ein bisschen Fastbreak-Potenzial. Er ist natürlich kein 3-and-D-Spieler, wie es so schön heißt, weil er den Dreier absolut nicht trifft. Aber ich denke, es ist ein ganz solider Move, der jetzt aber auch nicht viel im Playoff-Bild erstmal ändern wird. Genau. Andere Neuigkeiten, die wir, wie gesagt, nur ganz kurz mal anreißen. David Lee ist zurückgekehrt bei den Golden State Warriors, hat gestern Abend sein erstes Spiel gemacht nach einer langen Verletzungspause, hat, glaube ich, nur ein Spiel sonst die Saison gemacht, nur ganz kurz. Danach war er eine Zeit lang verletzt. Da muss man mal gucken, wie das sich auf die Rotation der Golden State Warriors einwirkt, weil ja doch so Leute wie Morris Bates oder Draymond Green jetzt unheimlich viele Minuten deswegen gesehen haben. Vielleicht kommt er zu einem guten Zeitpunkt, weil ja gerade Andrew Bogut verletzt ist. Also Potenzial für Minuten für große Jungs wird es wahrscheinlich im Moment geben. Ich glaube aber ehrlich gesagt, er wird am Anfang vielleicht sowas zwischen 15 und 20 Minuten spielen, bis Steve Kerr sich wirklich sicher ist, was er mit ihm macht. Oder er wird vielleicht auch noch ein Trade-Kandidat. Muss man mal gucken. Ich gehe das mal ganz schnell durch. Lance Stephenson hat was am Becken angeblich. Wird so ein bisschen, glaube ich, von den Charlotte Hornets versteckt im Moment. War auch eine Zeit lang, also kurz vor der Trade-Deadline, richtig hart in Trade-Gerüchte immer wieder verwickelt. Jetzt, wo er auf der Bank sitzt oder noch nicht mal auf der Bank sitzt, scheint es ein bisschen besser zu laufen. Du hattest gerade schon gesagt, sie spielen die Starting Five vom letzten Jahr eigentlich und das zeigt sich, dass dann so die Automatismen im Moment wieder ein bisschen besser funktionieren. Genau, 3 Spiele hintereinander gewonnen. Ja, er ist genau wie Jay Smooth wahrscheinlich so ein bisschen als Stinkstiefel in der Kabine bekannt. Man hört auch immer wieder, dass sowohl Charlotte-Spieler keinen Bock mehr auf ihn haben, als auch Indiana Pacers-Spieler keinen Bock mehr auf ihn haben, dass er zurückkommt, wie zum Beispiel ein Roy Hibbert, wo er ja auch jetzt mit Trade-Gerüchten in Verbindung gebracht wird. Also gucken wir mal, ob er da noch lange ist. Kevin Durant hat sich leider wieder verletzt am Knöchel. Ist noch nicht ganz klar, ob er bei den Christmas Games, die wir dann im Teil 2 des Podcasts nochmal ausgiebig covern werden, ob er da dabei ist. Das ist natürlich echt schade. Anderes, was mir gestern aufgefallen ist, Derrick Rose und Jimmy Butler haben so einen kleinen Case dafür gemacht, dass sie in der Diskussion bester Backcourt der Liga vielleicht sein könnten, wenn sie denn beide fit sind, beziehungsweise wenn Derrick Rose das spielt, was er spielen kann, weil Jimmy Butler steht außerhalb jeder Frage, glaube ich, in dieser Saison. Gestern 29 Punkte von Rose, 27 von Butler im Topspiel der Eastern Conference gegen Toronto. Das war schon recht eindrucksvoll und ich hoffe, dass vor allem Derrick Rose auch zu dieser Form konstant finden kann und nicht wieder ein Spiel off, ein Spiel on, ein Spiel off und so weiter. Tony Parker ist zurück. Gestern, du hast es gerade erwähnt, Sie haben gegen Dallas, die San Antonio Spurs, noch ihre ganzen normalen Starter geschont. Gestern gegen die Clippers waren wieder viele dabei und dann sieht man auch so das richtige San Antonio. Wenn alle dabei sind und alle ausgeruht sind, dann ist mit denen im Westen nach wie vor als Nummer 1, Nummer 2 oder Nummer 3 zu rechnen. Und das hatten wir, das fiel so ein bisschen nach der letzten Folge vom Podcast. Leider hat sich Jabari Parker verletzt und ist für die ganze Saison raus und einer unserer Lieblingsrookies oder den wir beide mit auf der Liste zum Rookie of the Year hatten, muss jetzt die Saison erstmal von draußen angucken. Gleichzeitig haben wir dann uns auch überlegt, wer dann wohl Frontrunner ist für den Rookie of the Year Award. Ich weiß, manche von euch schütteln jetzt vielleicht den Kopf. Natürlich ist das jetzt ein bisschen früh, darüber zu sprechen. Aber wir fanden es doch interessant, dass diese gehypte Rookie-Class jetzt so stark dezimiert ist. Du hast Julius Randle, der das ganze Jahr ausfällt wegen einem gebrochenen Bein. Du hast jetzt Jabari Parker. Embiid ist sowieso das ganze Jahr oder ein Großteil des Jahres nicht dabei. Das sind schon einige Leute, auch Marcus Smart hat einiges an Zeit verpasst, die jetzt viel Zeit zu Hause haben, um es mal böse zu formulieren, und nicht mit ihrem Team spielen können, nicht sich weiterentwickeln können. Im Fall von Jabari ist das natürlich eine Hiobsbotschaft, weil so ein Kreuzbandriss steckst du natürlich nicht ganz einfach mit links weg. Da wird es offen bleiben, inwieweit er sein Spiel irgendwie justieren muss oder inwieweit ihn das beeinträchtigt im Laufe seiner Karriere. Wäre es natürlich sehr schade, wenn das der Fall wäre. Sieht man zum Beispiel an einem weiteren Spieler, Danilo Gallinari, der sich ja letztes Jahr das Kreuzband oder mittlerweile muss man ja sagen, glaube ich, vor anderthalb Jahren das Kreuzband gerissen hat. Und endlich, so schien es, auf dem richtigen Weg war, ein paar ganz gute Scoring-Games hat und dann hat er sich im Knie den Meniskus gerissen, fällt jetzt erstmal aus, ist natürlich nicht bei weitem so schlimm wie ein Kreuzbandriss, aber ist natürlich immer schlimm oder schade, wenn man einen jungen oder relativ jungen Spieler hat mit viel Talent, der dann so einen Weak-Spot entwickelt und eine Achillesferse, metaphorisch gesprochen. Dazu vielleicht noch einen letzten Satz. Ich habe letzte Woche, als das passiert ist mit Jabari Parker, bei ESPN First Take einen ganz interessanten Kommentar von Stephen A. Smith dazu gehört. Ich meine, die beiden Jungs, wissen wir beide, reden relativ viel Blödsinn, aber da muss ich ihm mal recht geben. Ich glaube, ein Kreuzbandriss für Andrew Wiggins wäre weitaus katastrophaler gewesen als für Jabari Parker, weil Andrew Wiggins so unheimlich von seiner Athletik, seiner Sprungkraft lebt und Jabari Parker halt jetzt schon ein relativ solides, für einen Rookie, solides Post-Up-Game, besseren Schuss hat. Also kann er sich vielleicht besser an so eine Recovery gewöhnen, als das Andrew Wiggins theoretisch könnte. Dann kommen wir, glaube ich, endlich zu euren Fragen. Nach 25 Minuten im Podcast fangen wir jetzt an mit dem richtigen Weihnachtsspecial. Und die erste Frage, die uns gestellt worden ist von Anton auf Facebook, war: Welches sind für euch die stimmungsvollsten Arenen in der NBA? Beziehungsweise wo geht am meisten die Post ab oder vielleicht, wenn wir das auch noch im Köcher haben, wo geht so gar nichts? Ja, danke für die Frage, hat mich gefreut, weil ja wir hier in Europa natürlich auch irgendwie sozialisiert worden sind, teilweise mit dem Fußball, wo die Stimmung immer recht laut ist und es besteht einfach eine andere Fankultur, da muss man noch nicht mal zum Fußball schauen, sondern auch beim Basketball hier in Deutschland oder in Europa. Die Euroleague-Spiele sind diesbezüglich ein ziemlicher Genuss, wenn man mal zu Panathinaikos Athen oder sowas schaut. Ganz so frenetisch werden die NBA-Spieler dann doch meist nicht abgefeiert, aber es gibt schon ein paar Arenen, die wirklich laut sind und vor allem in den Playoffs laut werden können. Ich habe da jetzt vor allem erstmal zwei Teams auf dem Radar, die insbesondere dessen so frenetische Fans haben, weil es das einzige Profiteam ist in den jeweiligen Städten. Viele Städte haben ja dann irgendwie noch NHL, NFL-Teams, die dann nebenher noch angefeuert werden und dann merkt man, okay, wenn die Saison noch dran ist oder das andere Team gut abschneidet, lässt die Intensität ein bisschen nach. Aber bei den Oklahoma City Thunder und den Portland Trailblazers ist das eben nicht so. Das sind zwei Arenen, die wirklich total laut sind und beben, vor allem in den Playoffs. Man muss jetzt nur sagen, Rip City, da erinnert man sich natürlich irgendwie an Brandon Roy's Spiel gegen Dallas. Da ist der Rose Garden explodiert oder generell fast alle Heimspiele von OKC, wenn alle die Shirts anhaben und es dann super laut ist und Westbrook irgendwie den Korb wieder zerstört. Das wären so die ersten beiden Teams, die bei mir in Sinn kommen. Ich habe noch jetzt zwei, drei auf dem Zettel, aber vielleicht dann erstmal zurückgespielt. Wen hast du auf dem Zettel? Also die beiden sind bei mir auch in der Top 3. Ich habe im Moment auf dem ersten Platz die Golden State Warriors. Da geht halt auch echt richtig viel. Also gerade diese Spiele, wenn Steph Curry heiß läuft, dann explodiert das Ding da. Telefon Game, genau, wir haben drüber gesprochen. Die Oracle Arena, als ich mir das mal angeguckt habe, in Golden State wird jetzt bald ersetzt, 2018, 2019, durch eine neue Arena in San Francisco. Ich hoffe, dass sie die Stimmung, die da aktuell herrscht, auch in den Playoffs dann genau so mitnehmen können. Aber du hast natürlich recht, OKC, dadurch, dass es auch so ein bisschen der Underdog oder Underdog-Markt der Liga ist, und auch der Rose Garden in Portland gehört sicher mit dazu. Ich möchte aber dennoch auch den Madison Square Garden von meinen New York Knicks nennen. Nicht zu Unrecht ist der Madison Square Garden die most famous Arena. Man hört es immer wieder, jeder, gerade die Superstar-Spieler in der NBA, jeder hat da Bock zu spielen. Ich durfte es selber miterleben, schon was passiert, wenn das Spiel auf der Kippe steht und 18.000 bis 20.000 Fans diesen Defense-Chant abgeben, dann wackelt das Ding, das Teil steht mitten in der Stadt, drumherum um die Penn Station pulsiert das New Yorker Leben und dann, ja, wir haben gerade schon mal drüber gesprochen, das New Yorker Publikum ist A, nicht verwöhnt in den letzten Jahren, trotzdem, und jetzt die Kritiker können sagen, ja, es sind aber auch immer viele Touris da, ja, das mag schon stimmen, aber die Fans, die da sind, oder auch die Touris lassen sich von der Stimmung mitreißen und die Fans, die da sind, haben, glaube ich, einen ziemlich hohen Basketball-Sachverstand, sind deswegen auch oft kritisch mit ihrem Team, aber wenn es dann gut läuft, auch dementsprechend laut. Und diese Theaterbühne, so wie der Court auch aufgebaut ist, mit der Beleuchtung und allem drum und dran, das fabriziert irgendwie eine ganz einzigartige Stimmung und nicht umsonst sagen ja auch so Michael Jordan, Kobe Bryant oder LeBron James, wer auch immer, das macht schon Bock, da zu spielen. Ja, den Madison Square Garden hatte ich dann in Anführungsstrichen als Sleeper. Muss man natürlich ja einfach nennen, wenn es darum geht, wo ist die beste Stimmung. Du hast die Gründe erwähnt. Ich wäre auch mal gerne da. Da hast du mir auf jeden Fall einiges voraus. Und ich glaube, da kriegt man schon ordentlich Gänsehaut, wenn man in so einer historischen Spielstätte sitzt und sich ein Spiel anschaut. Ja, klar, die Golden State Warriors. Auch da habe ich natürlich so semi-gute Erinnerungen. Die Serie 2006, Dallas Erster, 67 Spiele gewonnen. Und Brandon Davis und Co. Rasten komplett aus und legen die Arena in Schutt und Asche gefühlt. We Believe war es dann damals. Also das ist schon cool, was da abgeht. Was aber interessant ist, ist, dass es mittlerweile eine Entwicklung gibt in Toronto oder mit Toronto, die es sonst in der NBA kaum gibt. Und das ist Auswärtsfans. Das ist sehr selten, außer du hast halt Stadtduelle oder Derbys sozusagen. Du hast das mit Dallas San Antonio, du hast das natürlich mit den Nets und den Knicks. Aber dadurch, dass recht viele Teams da oben an der kanadischen Grenze sind, letztens habe ich ein Spiel gesehen, Detroit gegen Toronto, ist die wirklich mehr als die Hälfte der Fans war aus Toronto und die haben halt echt die Halle abgerissen, haben es abgefeiert und man hat das in den Playoffs gesehen, so mit Public Viewing gibt's das jetzt das erste Mal, We the North, also das ist schon cool, die Stimmung da ist echt sehr gut und ähnlich hast du es in Milwaukee, ich hatte dir letztens mal erzählt, dass als Andrew Bogut noch in Milwaukee gespielt hat, der Brauereistadt im kalten ja, Norden fast schon in Amerika, Andrew Bogut hat gesagt, hey, ich habe mal Lust, dass es ein bisschen lauter hier wird in der Arena und ich zahle, ich glaube, es waren 80 Leuten Dauerkarten für die Milwaukee Bucks, wenn ihr jedes Spiel kommt und richtig Stimmung macht. Und da gibt es tatsächlich einen Fanblock, so eine Art Stehblock, wo dann immer Leute stehen und komplett ausrasten und den gibt es immer noch, obwohl halt natürlich Andrew Bogut jetzt mittlerweile bei den Golden State Warriors spielt. Vielleicht das auch nur als kleine Anekdote, dass es dann doch auch ja, Fankultur in ein bisschen anderen Weise, aber doch auch gute Stimmung in Amerika in den Arenen gibt. Wo es dann echt eher ruhig ist, haben wir natürlich auch ein, zwei Beispiele. Ich nehme jetzt einfach mal die Atlanta Hawks raus. Da ist es irgendwie unverständlich und gleichzeitig auch schade, weil die Arena ist echt fast immer leer. Die haben schon auch zu Zeiten noch, wo sie ein ganz gutes Team hatten, meist so Vierter, Fünfter geworden sind im Osten mit Joe Johnson und Joe Smith, als sie noch im guten Teil ihrer Karriere waren, war in den Playoffs recht wenig los und die Stimmung war auch echt immer mau. Ich finde es ein bisschen schade für uns NBA-Fans, natürlich, wie auch bei euch gerade, die ihr zuhört, natürlich unverständlich. Wir haben schon gesagt, wir würden jedes Spiel wahrscheinlich in Philly gucken, einfach nur um dabei zu sein und die Leute uns anzuschauen. Aber ja, Atlanta ist da eher eine weniger gute Arena. Ja, in dem Zusammenhang möchte ich dann noch die Miami Heat nennen, mit dem Bandwagon. Die Bandwagon-Fans aus Miami, genau. Also das Game 6 damals gegen San Antonio, wo die Leute kurz vor Schluss abgehauen sind, weil sie dachten, San Antonio gewinnt das sowieso. Das mag ja sein, dass San Antonio, wenn es diesen Hero-Shot von Ray Allen nicht gegeben hätte, das Spiel sicherlich gewonnen hätte, aber meiner Meinung nach bleibt ein Fan doch dann in der Finalserie trotzdem sitzen und feiert seine Mannschaft nochmal ab, dass du überhaupt ins Finale gekommen bist. Völlig unverständlich, haben sich die Spieler auch tierisch drüber aufgeregt. Ja, und jetzt diese Saison sieht man es halt. Ich habe mir mal so ein paar Spiele von Miami auch dahingehend angeguckt, also nur mal so drüber geflogen, was da so los ist. Seit LeBron weg ist, sind halt auch viele von diesen Fans wieder weg, ne? So ist es halt. Die waren wegen LeBron Miami-Fans und sind es jetzt nicht mehr. Es ist nicht mehr so cool, Miami-Fan zu sein, habe ich das Gefühl, wie es vorher war. Ich will den Die-Hard Miami Heat-Fans da überhaupt gar nicht zu Unrecht irgendwas tun. Das ist mit Sicherheit so wie in jedem anderen Club auch, aber ich glaube, in Miami ist die Zahl der Fans, die so Event-Publikum sind, doch tatsächlich ein bisschen größer als in anderen Städten. War der Ray Allen-Schuss der beste in der Geschichte der NBA-Playoffs? Ja, hundertprozentig. Also, der beste Schuss, den ich live gesehen habe, war es in jedem Fall. Ja, also ich glaube, er muss auf jeden Fall dazu gezählt werden. Wenn ich recht in Erinnerung habe, war es auch sogar nicht nur der Game-Winner, sondern auch der Titelwurf von Jordan über Russell in der Serie gegen die Utah Jazz. Ich weiß nicht genau, ob sie dann mit diesem Spiel auch den Titel gewonnen haben. Ach nee, das war nur das Spiel und dann hat Steve Kerr doch den entscheidenden Wurf gemacht, glaube ich, oder? Nee, gegen Utah über Brian Russell, damit haben sie das Spiel, glaube ich, gewonnen. Das Spiel, aber auch die Serie und den Titel? Da müssten wir gleich nochmal nachgucken. Dann wäre das der Shot. Ja, die Schwierigkeit des Wurfes von Ray Allen aus der Ecke, Fadeaway, über Stepback, über eine ganze Armee von San Antonio-Spielern, die auf dich zugerannt kommt, ist, glaube ich, dann nochmal eine Klasse für sich tatsächlich. Also meiner Meinung nach war es tatsächlich einer der heftigsten Schüsse, die ich jemals gesehen habe. Kommen wir zur zweiten Frage. Übrigens, das mit Jordan, das werden wir euch noch nachhalten in Teil 2. Da werden wir es aufklären, ob es tatsächlich der wichtigste oder beste Schuss war oder nicht. Kommen wir zur zweiten Frage, die ihr uns gestellt habt, von Stefan auch auf Facebook. Er hat gefragt, was wir von dem Modell 76ers halten, beziehungsweise ob wir da Zukunft drin sehen oder welche Spieler der 76ers aktuell vielleicht die größte Upside haben. Ich würde vielleicht mal ganz kurz damit anfangen, die Draft Lottery und wie aktuell die Regeln sind, nochmal ganz kurz zu umreißen, damit man sich die Fans, die da vielleicht nicht so drin sind, das nochmal ein bisschen besser vorstellen können. Also aktuell ist es so, das Team mit dem schlechtesten Rekord in der NBA hat eine Chance, eine 25%ige Chance auf den Nummer 1 Pick und kann nicht schlechter als Nummer 4 fallen. Dahinter folgt das Team mit dem zweitschlechtesten Rekord, was nicht schlechter als Platz 5 vom Pick her fallen kann und so weiter, das drittschlechteste Team dann nicht schlechter als 6. Das Resultat hat man jetzt gesehen. Teams wie Philadelphia versuchen krampfhaft durch die Weggabe von Spielern, durch das Management von Minuten und, diesen schlechtesten Rekord zu kriegen, damit eben sichergestellt ist, dass du unter den Top 4 Picks landest, beziehungsweise die größte Chance auf den Nummer 1 Pick dir selber gibst. Was jetzt in Diskussionen in den letzten Monaten in der NBA aufgekommen ist, ist, dass man dieses System ein bisschen ändern möchte, weil Adam Silver, der neue Commissioner der NBA, verständlicherweise, wie wir alle, glaube ich, ein Riesenproblem mit dem Thema Tanking hat. Er hat da keinen Bock drauf, er will eine wettbewerbsfähige Liga über alle Teams hinweg haben und so ein Modell wie die 76ers, das fahren, gefällt ihm überhaupt nicht. Deswegen war eine Überlegung, ob die 4 schlechtesten Teams in der NBA die gleiche Chance auf den Nummer 1 Pick haben, wobei aber auch alle dieser Teams bis auf Platz 7 fallen könnten. Meiner Meinung nach ruiniert das System, was Philadelphia im Moment fährt und deswegen war auch Philadelphia eins der Teams, was sich da total drüber aufgeregt hat. Andererseits glaube ich, wenn man dem neuen System eins zugutehalten möchte, ist, dass es dir dann wieder zu Recht peinlich sein muss, den schlechtesten Rekord der Liga zu haben, weil der schlechteste Rekord der Liga bringt dir dann überhaupt nichts. Du hast die gleiche Chance wie alle anderen Teams, die halt echt schlecht waren in der ganzen Saison, ob verschuldet oder unverschuldet. Und vielleicht kann man das dann so ein bisschen mehr austarieren, dass es eben nicht diese Extreme nach unten hin gibt, wie es im Moment in Philadelphia der Fall ist. Ich halte das persönlich für eine sehr gute Idee, weil es dann eben nicht mehr den extremen Anreiz gibt. Es gibt natürlich dann trotzdem Übergangsjahre, wo Teams nicht den Kader haben, um irgendwie oben mitzuspielen, und die müssen dann auch die Perspektive haben oder die Möglichkeit, sich verhältnismäßig gute College-Spieler zu draften. Aber damit würde dann auf jeden Fall dieses Race to the Bottom dann irgendwie wenigstens ein bisschen reduziert. Ich finde es interessant, es gibt ja letztlich zwei Arten zu rebuilden. Es gibt ja einmal die klassische, insofern ist es jetzt auch nicht unbedingt neu, was die 76ers machen, es ist nur extrem. Einmal halt über den Draft, sich junge Talente zu draften und zu hoffen, dass man ein gutes Händchen hat, gutes Scouting-Department und dann sich die Spieler holt, die sich dann zu Stars entwickeln. Die zweite ist eben dann sozusagen der Instant Rebuild, wie ich ihn jetzt vielleicht mal nennen möchte, den zum Beispiel Dallas seit Jahren macht, dass du keine wirkliche längere Pause hast, eine Rebuilding-Phase von mehreren Jahren, sondern dass du immer versuchst, wenn du Abgänge hast oder Spieler nicht mehr die Leistung bringen, durch Trades, durch die Free Agency dann weiter kompetitiv zu bleiben. Und da bauen die 76ers halt ganz extrem auf diese Rebuilding-Phase per Draft. Und es hat ja durchaus auch Teams gegeben, die saugrottig waren in den ersten Jahren und dann Homeruns hatten. Und da wäre jetzt das beste Beispiel die Oklahoma City Thunder, die wahrscheinlich das meiste Glück hatten oder das beste Händchen, je nachdem, wie man es nimmt, das man so haben kann. Jetzt mal zum Vergleich, das kann jetzt jeder von euch Hörern auch mal sich überlegen. Ich sage euch jetzt mal die Spieler, die OKC mit diesem Modell des Rebuild durch den Draft halt geholt hat und welche Spieler bisher oder bislang die 76ers an Land gezogen haben. Und da können wir dann auch gleich darüber reden, wie ist eigentlich die Ceilings der Spieler und wo sehen wir die Spieler jetzt und wie gut können sie wohl werden. Da einfach mal zum Vergleich, also OKC hat gedraftet folgende Spieler: Kevin Durant, Russell Westbrook, James Harden, Serge Ibaka, Jackson und Perry Jones III. Das waren so alles First-Round-Picks von ihnen, und da kann man wohl mit Fug und Recht sagen, dass drei davon derzeit legitime MVP-Kandidaten und unter den Top 10 Spielern der Liga sind. Ibaka, einer der besten Verteidiger und Vierer der Liga. Jackson wahrscheinlich mit der beste Six-Man, jedenfalls als Guard, bringt das volle Paket, kann eigentlich bei dem Großteil der Teams sofort starten, und Perry Jones ist halt mehr oder minder ein Bust, wenn man ihn so nennen möchte, oder hat bislang nur ansatzweise zeigen können, weshalb er in der ersten Runde gedraftet wird, aber alles in allem sind dadurch die Thunder da, wo sie die letzten Jahre waren, contenten jedes Jahr um Titel. Wen haben die 76ers bisher an Land gezogen damit? Das ist natürlich in gewisser Weise unfair, weil Durant und Westbrook einige Jahre voraus sind. Also wir schließen natürlich jetzt nicht aus, dass einige von den Assets, die Philly hat, zu tollen Spielern werden. Aber das wird sich dann eben erst zeigen. Die 76ers haben bislang an Talenten Michael Carter-Williams, Nerlens Noel, Tony Roten, Dario Saric im Ausland gestasht, Joel Embiid und KJ McDaniels. Alles sicherlich Talente, aber ob da wirklich jemand dabei ist, den wir direkt als Franchise-Player identifizieren? Also direkt glaube ich nicht, und also für mich jedenfalls nicht, und das bringt ja einen ganzen Haufen an Problematik mit sich. Wir hatten da schon mal drüber gesprochen, dass wenn du so ein extremes Tanking-Modell fährst wie die Philadelphia 76ers, dass du dir auch für die jungen Spieler, die du ja eigentlich langsam entwickeln möchtest, dass die sich schlechte Angewohnheiten aneignen, so wie ein Michael Carter-Williams zum Beispiel in Teilen, was für seine Entwicklung, wenn es dann mal in Richtung Durant, Westbrook oder Harden im OKC-Beispiel gehen sollte, mit Sicherheit nicht förderlich ist. Dazu kommt, dass du von jemandem wie Joel Embiid noch gar nicht weißt, wie er tatsächlich in der NBA klarkommt, weil er die ganze Saison jetzt gesessen hat. Er wird erstmal geschont, muss seine Verletzung auskurieren. Das heißt, da ist noch ein Riesenfragezeichen hinter. Nerlens Noel wiederum hat in Flashes, wie man so sagt, gezeigt, dass er mit Sicherheit ein guter Big Man in der Liga sein kann, gerade was das Shotblocking, Rebounding angeht und so weiter. Aber ihm fehlt auch noch ein ganzes Stück, um sich vor allem gegen die großen Jungs, ein ganzes Stück und 20 Kilo, um sich gegen die großen Jungs durchsetzen zu können. Und dann habe ich mal perspektivisch geschaut, was denn mit dem nächsten Draft ist, weil Philadelphias Modell ist natürlich auch auf den nächsten Draft 2015 ausgelegt, dass es sich dann zu Michael Carter-Williams, Embiid und Noel wieder ein junges Talent in einem der ersten vier Picks holen möchten. Wenn man den Mock Drafts, also den sogenannten Predictions für die Draft im nächsten Jahr, glauben darf, Dann werden die ersten drei Spieler im nächsten Jahr, die gedraftet werden, wahrscheinlich Okafor aus Duke sein, Towns aus Kentucky und Mundiai, der spielt aktuell in China. Zwei von den Jungs sind Center, einer davon ist ein Point Guard. Das sind genau die Positionen, die ihr nun schon in eurem Kader mit jungen Spielern für die Zukunft besetzt habt. Dann kann man überlegen, okay, nutzt man dann eins dieser Assets wieder, um es wegzugeben? Dann hat man aber meiner Meinung nach die Chance vertan, über einen längeren Zeitraum konstant, so wie Oklahoma City Thunder, wirklich aus den jungen Spielern, aus Talenten, wirkliche NBA-Spieler zu machen. Wenn du sagst jetzt direkt, okay, dieser Okafor aus Duke, der ist so viel wert, ich gebe Embiid dafür wieder weg, obwohl ich noch gar nicht weiß, was Embiid tatsächlich leisten könnte oder was Michael Carter-Williams leisten könnte, wenn er in einem Team spielt, was eben nicht auf 10 Siege im Jahr ausgelegt ist. Ich finde das unheimlich schwierig und auch unheimlich schade für diese jungen Spieler, weil deren Entwicklungspotenzial natürlich in einer Art und Weise gehemmt wird, wie sie sich es wahrscheinlich in ihrer College-Zeit nicht gedacht hätten. Wenn man sich ein anderes Team anguckt, was von jungen Spielern lebt, wie zum Beispiel die Milwaukee Bucks, da können sich die Spieler relativ ruhig entwickeln, weil ihnen noch Veteranen an die Seite gestellt werden, so ein Jabari Parker, Giannis zum Beispiel. Da läuft das ein bisschen anders und meiner Meinung nach dem Talent gegenüber ein bisschen behutsamer als aktuell in Philly, wo einfach nur Talent gesammelt wird, egal wie, ob es zusammenpasst oder nicht. Und dann gucken wir mal, was wir mit denen machen. Bin ich ganz deiner Meinung. Wenn jetzt zum Beispiel ein Giannis Antetokounmpo 38 Minuten spielen muss, 18 Würfe nimmt pro Spiel, dann hast du da auch von ihm irgendwie 8 Turnover und verziehst dir ein bisschen und so. Wenn er mal eine schlechte Partie hat, kann er rausgenommen werden. Dann kommt eben ein Veteran ein, eher in Ilyasova oder ähnliches. Da passt schon einiges zusammen und man muss sich natürlich auch fragen, was so ein bisschen mit der Spielkultur, mit der Fankultur ist, wie viele Jahre von Tanking oder halt einfach unten schlechte Saisons abliefern, was das bewirkt. Und ich glaube, es ist gefährlich, dann wirklich, weiß ich nicht, 4-5 Jahre lang wirklich schlecht zu sein. Bei OKC zum Beispiel war es so, da waren halt 2 Jahre wirklich grausam und grottig, auch sogar schon mit Westbrook und Durant. Aber danach ging es sofort aufwärts und wurden 50 Siege eingefahren. Und das sehen wir, glaube ich, da kann ich, glaube ich, für uns beide sprechen, halt bei den 76ers halt einfach nicht. Ich kann mir vorstellen, dass sie in 1-2 Jahren so im Mittelfeld der Eastern Conference sein werden. Aber contenten werden sie da auf gar keinen Fall. Und sie werden auch, da bin ich mir ziemlich sicher, in den nächsten 3-4 Jahren keine Playoff-Serie wirklich gewinnen können. Deshalb habe ich jetzt auch nochmal ein anderes Beispiel mir mal angeschaut, wo auch über mehrere Jahre per Draft dann gerebuildet wurde und wo es jetzt nicht direkt so überschwänglichen Erfolg brachte wie bei OKC. Und das waren die Utah Jazz, die ja wirklich einige Jahre immer in den Playoffs waren. Man erinnert sich, Deron Williams, Boozer, Mehmet Okur, AK-47. Und dann fing irgendwann der Rebuild an und alle Spieler wurden abgegeben. Und jetzt haben sie halt Spieler wie Burke, Gordon Hayward, Enes Kanter oder Derek Favors. Alles sicherlich ganz gute Spieler. Wir haben über Gordon Hayward sehr viel gesprochen, als er seinen Max-Vertrag bekommen hat. Aber du hast keinen Homerun, du hast keinen Franchise-Player. Und da wird es gerade auch für Small-Market-Teams auch schwer, diesen Sprung zu machen. Ein Satz vielleicht noch zur OKC, fällt mir gerade ein. Ich glaube, dass die auch in ihrem Rebuild so einen kleinen Bonus hatten, weil sie ja neu in die Stadt gekommen sind und diese Tradition, die Philadelphia hatte, noch nicht da war. Es gibt natürlich Philadelphia-Fans, die Zeiten von Iverson kennen, vielleicht sogar zurück bis Dr. J und die jetzt mit diesen 5 Jahren echt ein Problem haben. Und OKC hat einfach ein bisschen Zeit gekriegt, sich da zu entwickeln. Ein anderes Beispiel vielleicht noch, hatten wir letzte Woche drüber gesprochen, die Portland Trailblazers, Aldridge gedraftet, Damian Lillard gedraftet, Nicolas Batum gedraftet. Da hast du dann vielleicht den einen oder anderen Homerun, wie du gerade sagtest, mal drin, wenn du das clever gemacht hast und bist jetzt ein Team, was in einer starken Western Conference eine ganz gute Rolle spielt. Gehen wir zum nächsten Thema über. Wir reden über die All-Stars. Es ist noch recht früh dafür, aber wir wollen vielleicht schon mal unsere 50 Cent zu dem All-Star-Voting abgeben, beziehungsweise zu den Spielern nach einem Viertel der Saison, die wir da vorne sehen, beziehungsweise die wir gerne in diesem Showcase, was das All-Star-Game ja nun mal ist, da sehen würden. Fangen wir an mit dem Osten, mit den Spielern. Also das Dilemma an der ganzen Sache ist natürlich, dass das All-Star-Game, oder was heißt das Dilemma? Es ist für die Fans gedacht und das heißt auch, die Fans bestimmen die Starting Five. Das wird für uns als Basketball-Nerds nicht immer ganz der Leistung der tatsächlichen Spieler, die es verdient hätten, gerecht. Aber so ist es nun mal und da es ein Fan-Event ist, ist es auch gut so. Das sind auch schließlich die Leute, die die ganzen Trikots kaufen. Insofern können die ruhig über ein Jahr, meiner Meinung nach, ein Spiel im Jahr bestimmen. Meine Starting Five, wenn ich es mir aussuchen dürfte, aktuell tatsächlich in der Eastern Conference wäre, auf der einen Guard-Position, denn ihr wisst, es gibt zwei Guard-Positionen und drei Frontcourt-Positionen, kein Center mehr, wäre Kyle Lowry von den Toronto Raptors, der für mich eine überragende Saison aktuell spielt. Sicherlich als Backup quasi, dem ich jetzt ein bisschen Unrecht tue, John Wall, der genauso gute Saison spielt, aber ich lege mich jetzt einfach mal auf Kyle Lowry fest, weil ich seine Spielweise noch ein bisschen, mich noch ein bisschen mehr vom Hocker reißt. Auf der anderen Guard-Position habe ich Jimmy Butler von den Chicago Bulls. Ich glaube, da sind wir beide einer Meinung, dass seine Saison, ich glaube, most improved, braucht man schon gar nicht mehr drüber reden. Es ist total krass, wie er das Team im Moment auf seine Schulter nimmt, auch mit den ganzen Flaws, die Derrick Rose aktuell hat. Dann wird es bei mir teilweise ein bisschen eng auf der ersten Frontcourt-Position. Natürlich LeBron gesetzt, brauchen wir nicht weiter drüber zu reden. Wenn ich es mir aussuchen dürfte, da ich Knicks-Fan bin, nehme ich Melo trotzdem nicht, weil einfach die Leistung von Melo aktuell, finde ich, nicht so ist, dass er gegenüber zum Beispiel Big L von den Charlotte Hornets es verdient hätte. Ich finde Big L, auch wenn die Charlotte Hornets schlecht spielen, ist Big L meiner Meinung nach immer mit 100% dabei, ist unheimlich wichtig für das Team. Dadurch, dass Melo zum Beispiel die ein oder andere Phase schon in dieser Saison hatte und immer dieses On-Off mit Verletzungen, würde ich jetzt Big L vorziehen. Und mein dritter Spieler für die Frontcourt-Position ist Pau Gasol von den Chicago Bulls, der ebenfalls eine überragende Saison spielt und so seinen 46. Frühling im Moment feiert und mit fast 20 und 10, glaube ich, zu meiner Meinung nach zu Recht ins All-Star-Team gewählt werden sollte. Bei gefühlten 358 Minuten pro Spiel. Mal schauen, wie lange er das da durchhält. Aber ich habe ihn auch auf dem Zettel. Vielleicht aber, bevor ich zu meiner Starting Five komme, auch noch ein paar Anmerkungen. Man streitet sich halt einfach gern um die Leute, die man auf dem Zettel hat. Und was, du hast den anderen nicht. Und es ist natürlich total subjektiv und es ist schwierig, das jetzt zu sagen. Man muss auch immer überlegen, guckt man sich nur die Statistiken an, da werden dann immer ausgeglichene Teams dann benachteiligt. Ne? Dann hat man irgendwie, dann sieht man, so wie ich tatsächlich, oh, ich habe keinen Spur bei mir im All-Star-Team. Das kann eigentlich nicht sein, weil wirklich keiner direkt herausragt. Andererseits bin ich auch jemand, ich will halt tatsächlich eigentlich, so komisch sich anhört, auch nur Gewinner sehen. Also ich wähle nur sehr, sehr selten in mein imaginäres All-Star-Team Spieler von schlecht performenden Teams. Das macht halt jeder anders. Aber ich habe der Washington Homer, der ich bin, halt auch John Wall dann als Point Guard, als Starting Point Guard und Jimmy Butler auf der 2. Ich glaube, wenn es nach uns geht oder generell nach den NBA-Connoisseurs, ist Jimmy Butler ganz klar der Starting Two Guard im Osten. Du hast es eben erwähnt, das ist leider nicht immer so rational, das Gevote. Deshalb wird es vielleicht wieder Dwayne Wade werden. Mal schauen. LeBron brauchen wir nicht drüber sprechen. Ich habe dann Chris Bosh auf der 4, um ehrlich zu sein, weil ich glaube, dass er der Grund war, wieso Miami einen wesentlich besseren Start hatte, als viele, auch wir, gedacht hätten. Ist jetzt leider ein paar Spiele verletzt. Ich würde es ihm wünschen, dass er jetzt nicht nur immer drittes Rad am Wagen ist, sondern First Banana sozusagen. Und auf der 5 habe ich mich schwer getan. Da kannst du dann natürlich Spieler wie Al Jefferson nehmen oder meinetwegen auch Andrew Drummond, die wirklich sehr, sehr gut sind, aber die halt bei Teams spielen, die wenig Spiele gewonnen haben bisher. Deshalb habe ich da noch ein Fragezeichen. Kevin Love wäre jemand, der im Kopf käme, aber der hat meiner Ansicht nach bisher nicht das geleistet, was er jetzt leisten kann. Insofern steht bei mir tatsächlich auch Pau Gasol, aber erstmal hinter den mehrfachen Fragezeichen. Müsste ich schauen, wer sich da noch aufdrängt. Im Westen ist es ganz anders. Da fiel mir die Sache einerseits leichter, Leute zu finden, aber andererseits schwerer, die dann auch so zu selektieren, dass man eine Starting Five rauskommt. Vielleicht dann mal andersherum angefangen. Bei mir ist Marc Gasol ganz vorne als Starter, als Center im Westen, weil ist derjenige Spieler ist, der am dominantesten ist. Das ist der MVP von Memphis und durchaus auch ein legitimer MVP-Kandidat ligaweit bislang. Insofern fängt er bei mir an als Power Forward. auch interessant, vielleicht mal darüber zu sprechen, ob er jetzt vielleicht schon der zweitbeste Spieler der Liga ist und Durant überholt hat. Das hat Bill Simmons von Grantland gesagt, letztens mal oder angesprochen, ob Kevin Durant denn nie in seiner Zeit bester Spieler der Liga sein würde. Ich werfe das jetzt einfach mal so in den Raum. Ich persönlich glaube, dass das erstmal Unfug ist. Das ist ein sehr, sehr junger Spieler, der definitiv das Potenzial hat, einer der Besten der Liga zu werden, wenn es jetzt schon ist. Aber man muss erstmal halblang machen und den besten Scorer der Liga seinen Respekt geben. Vielleicht runde ich nochmal kurz meine Starting Five aus. Ich habe Steph Curry auf der 1, was sicherlich hart war. Du hast da, glaube ich, jemand anders. James Harden auf der 2 und Thompson von den Golden State Warriors auf der 3. Ja, die NBA neigt oft dazu, schnell zu vergessen, glaube ich. Es ist noch nicht so lange her, als Kevin Durant die ganze Liga letztes Jahr rauf und runter dominiert hat, jedes andere Team in Grund und Boden geschossen hat. Jetzt sind 25 Spiele im neuen Jahr gewesen, wo er, glaube ich, 5 oder 6 von gespielt hat und schon wird gesagt, oh, da ist eine Wachablösung und ob Anthony Davis. Nein, für mich auch nicht. Solange Anthony Davis keine Playoffs gespielt hat, schon mal gar nicht. Und auch für eine Regular Season. Kevin Durant ist mein Starter für die 3-Position. Nicht, weil er war zwar jetzt lange verletzt, aber ich glaube und bin mir sicher, dass bis wir das All-Star-Game sehen, wird er die Kräfteverhältnisse wieder zurechtgerückt haben. Sein kongenialer Partner Russell Westbrook ist bei mir auf der 1 und da habe ich mich total schwer getan, weil tatsächlich Steph Curry da nicht zu nennen oder auch Mike Conley von mir aus würde den beiden nach der Saison nicht gerecht werden, diese Spielen. Aber man muss sich, du hast es gesagt, natürlich für einen entscheiden. Wie ich es gerade auch schon bei Melo im Osten gesagt habe, gut, die Jungs werden wahrscheinlich sowieso alle von den Trainern irgendwie reingewählt, aber für die Starting Five hat man halt nur begrenzte Plätze zu vergeben. Ich habe auch Anthony Davis, ich habe auch Marc Gasol und ich habe James Harden. Man könnte natürlich sagen, LaMarcus Aldridge, der jetzt glaube ich wieder zum zweiten Mal Spieler der Woche gewesen oder so, was ist mit dem? Klar, gerade im Westen ist es unheimlich eng, welche Spieler man da tatsächlich nehmen soll, aber ja, wie ich schon gesagt habe, es sind 5 zu vergeben und den Rest müssen halt die Trainer küren. Ich glaube, viele Starting Fives ähneln sich auf gewissen Positionen schon. Jeder wird LeBron haben, jeder wird James Harden auf der 2 haben, im Westen wahrscheinlich. Aber interessant ist eben, wenn man sich die Leute anschaut, die man sonst noch gerne im All-Star-Team sehen würde. Und ich glaube, da haben wir 1, 2 Leute, die vielleicht jetzt nicht ins All-Star-Team kommen werden letztendlich, aber es durchaus verdient hätten. Und da haben wir beide tatsächlich Kyle Korver. Der Shooter, heiß wie Lava diese Saison, immer wenn er den Ball berührt, hat, glaube ich, also Punkte pro Wurf sind bei ihm 1,58 oder sowas. Das heißt, jedes Mal, wenn er den Ball fliegen lässt, hast du quasi 1,58 Punkte sicher. Das ist halt sowas von Wahnsinn. Das liegt vor allem an seiner astronomisch hohen Dreipunktquote von, weiß ich nicht, ich glaube 54% oder 56%. Und er ist einfach der wichtigste Spieler im System der Atlanta Hawks. Viele würden jetzt wahrscheinlich eher Paul Millsap und Jeff Teagues vorher nennen, aber er ist der Dominostein, der alles in Bewegung hält, der teilweise mehrfache Gegenspieler zieht, nur wenn er irgendwo in der Ecke steht, und das kann kaum jemand so wie er in dieser Liga. Ich habe gerade im Osten auch noch einen Sleeper, den ich gerne erwähnen möchte, ist Nikola Vucevic von den Orlando Magic. Wird vielleicht in dieser Konversation gar nicht so häufig genannt, spielt für mich eine super Saison, war jetzt auch ein paar Spiele verletzt und gibt dem jungen Team in Orlando so ein bisschen Halt und ja, man soll nicht immer nur über die Stats reden, aber seine Stats lassen sich durchaus sehen und ich freue mich drauf, wie er sich so entwickeln wird in den nächsten Monaten oder auch in den nächsten Jahren bei Orlando, und das wäre zum Beispiel einer, den ich da auch noch mit reinnehmen würde. Jetzt gucke ich mal gerade über Kobe, genau, das ist die nächste Frage. Matthias hat uns bei Facebook gefragt, ob es denn ein Trade-Szenario oder überhaupt ein Szenario geben kann, in dem Kobe Bryant, der gerade Michael Jordan in der ewigen Punkterangliste überholt hat, nicht mehr bei den LA Lakers spielt. Was meinst du? Soll ich das kurz beantworten? Nein! Das ist genau auch meine Meinung. Ich würde vielleicht noch 1 oder 2 Gründe dazu nennen. A, Kobe ist die LA Lakers. in den letzten Jahren, seitdem Shaq nicht mehr da ist, ist Kobe, die Los Angeles Lakers. Die Los Angeles Lakers, hast du gerade auch schon gesagt, sind so ein bisschen vielleicht auch so ein ähnliches Phänomen wie Miami oder Atlanta. Da ist jetzt nicht ganz so viel los, was die Fans angeht. Und ich glaube, wenn Kobe dann nicht mehr spielen würde mit dem aktuellen Kader, den sie dann hätten, wenn ihr euch den mal wegdenkt, dann pfeifen da halt so diese Sträucher, die ihr aus dem Wilden Westen kennt, über die Tribünen. Dann ist da überhaupt nichts mehr los. Die Lakers haben einen riesen lokalen TV-Deal mit den Broadcastern da abgeschlossen, den sie auch nicht hätten, wenn Kobe Bryant da nicht wäre. Und Kobe verdient eine scheiß große Kohle, die aktuell kein anderes Team stemmen kann, glaube ich, für einen Jungen oder einen Mann, der stramm auf die 40 zugeht. Und deswegen alles in allem, nein, für mich auch nicht. Kobe wird für immer Purple und Gold tragen. Ich habe da natürlich jetzt nicht nur Nein stehen auf meinem Zettel, ich habe auch ein paar Begründungen. Die erste Begründung, die da steht, sind drei hintereinander geschriebene Dollarzeichen tatsächlich auch. Also das hast du ja schon ausgeführt. Er will sein Geld haben und dieser Vertrag ist nur sehr, sehr schwer tradable, zumal er auch eine Anti-Trade oder eine, er kann jeden Trade vetoen sozusagen. Also er hat Vetorecht, getradet zu werden, hat eine No-Trade-Clause in seinem Vertrag. Ich glaube, um mal ein bisschen gehässig zu sein, nicht viele Teams haben 30 Schüsse übrig, gerade momentan, die er vielleicht jetzt haben möchte oder braucht oder will. Und, also ein bisschen ernster jetzt gesprochen, er war noch nie in seiner Basketballkarriere die Second Banana, beziehungsweise war es einmal ganz kurz, nämlich als Shaq da war und Shaq dominiert hat. Und wie das ausgegangen ist mit dem Rosenkrieg zwischen den Zweien, wissen wir. Wenn er wirklich zu einem Contender wechseln würde, was unrealistisch ist aus den gegebenen Gründen, dann wäre er eigentlich immer die Second Banana, also der zweitbeste Spieler. Und ich glaube, damit kann er sich nicht anfreunden. Das einzige entfernte Szenario, was ich mir vorstellen könnte, wäre, dass Kobe nochmal Bock hätte, in der Triangle unter Phil Jackson zu spielen tatsächlich. Und wir wissen aus der Vergangenheit, dass meine New York Knicks dumm genug sind, um irgendwelche Picks, Trades oder sonst was abzugeben, auch für jemanden, der fast 40 ist. Ich habe mich da letztens mit meinem Bruder drüber unterhalten. Wir beide hätten mega Bock drauf, Kobe im Knicks-Trikot mit Playoff-Gesicht zu sehen. Dadurch aber vielleicht diesen einen First-Rounder oder was, den wir jetzt kriegen würden, abzugeben, käme einem absoluten Erdbeben gleich. Insofern bleibe ich bei meiner Meinung, nein, Kobe wird bei den Lakers bleiben. Und damit beenden wir, glaube ich, Teil 1 unseres Weihnachts-Specials. Wir haben noch ganz viele Fragen übrig. Wir werden über ein paar Vintage-Player reden. Wir werden über die Christmas-Games reden. Wir werden über Mark Cuban und die Conferences reden, über die Basketball-EM, die in Deutschland stattfinden wird. Dennis Schröder, genau, nach seiner Super-Performance gestern gegen die Dallas Mavericks. All das kriegt ihr morgen im zweiten Teil auf die Ohren. Und ja, erst dann gibt's auch von uns die richtigen Weihnachtsgrüße, glaube ich. Jawohl, in dem Sinne, from downtown. Reingehauen.